Das sind unsere Themen. Als junger Botschafter in die USA, Sitzung des Schulausschusses und Fahrerflucht in Nienburg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon für Sie ist Carolina Pfau. Heute Abend findet die nächste Sitzung des Schulausschusses der Stadt Nienburg statt. Beginn ist um 17 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Sachstandsberichte zur Anmeldesituation an den weiterführenden Schulen, zur Einrichtung einer Oberschule mit gymnasialem Zweig sowie zur Flüchtlingssituation an den Schulen in der Stadt Nienburg. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Junge Leute können sich nun wieder für ein Auslandsstipendium in den USA bewerben. Dies teilte der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Mike Beermann mit. Die Stipendiaten sind für ein Jahr Juniorbotschafter und vermitteln an den jeweiligen Schulen, Praktikumsplätzen oder auch bei den Gastfamilien ihre Erfahrungen vom kulturellen und politischen Leben in Deutschland. Welche Voraussetzungen Bewerber haben sollten, erläutert Beermann selbst. Es macht schon Sinn, dass man irgendwo auf dem Gymnasium ist und sich für diesen Bereich dann eben auch interessiert. Bewerben kann sich sozusagen erstmal jeder, der diese Voraussetzungen dementsprechend erfüllt. Sein vorgefertigter Bogen, komplett auf Englisch, den man dann ausfüllen muss, wo man auch einen Lebenslauf schreiben muss, wo man seine Ziele niederschreiben muss, warum man das gerne machen will. Und dann gibt es eine Vorauswahl. Und ich als Abgeordneter hätte theoretisch vielleicht maximal die Möglichkeit, aus 3 bis 4 jungen Menschen aus Nienburg und Schaumburg auszuwählen, wen ich dann dorthin schicken möchte. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 16. September. Am Montag wurde auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Ziegelkampstraße in Nienburg ein roter VW Lupo von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer an der Fahrertür beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Der PKW parkte dort in der Zeit von 7.30 Uhr bis 17.35 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Verursacher oder den Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg zu melden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der TSV Eistrup spielt heute Abend in der Relegation zur Bezirksliga. Um 19 Uhr trifft die Elf um Trainer Thorsten Klein auf den Mellendorfer TV. Mit einem Sieg wäre die halbe Miete bereits eingefahren. Mellendorf scheiterte allerdings vergangenes Jahr in der Relegation am Landesberger SV und will dieses Jahr endlich aufsteigen. TSV-Coach Klein weiß, wie schwer die Aufgabe wird. Wird natürlich brutal schwer, klar. 2 Spiele und man muss da, ich denke mal, mindestens 4 Punkte holen. Relegation, ja, Erfahrung. Wir sind vor 2 Jahren aufgestiegen durch die Relegation. Ist ganz neues Blatt Papier. Wir spielen dann gegen Mellendorf. Mellendorf ist auch Zweiter in der Kreisliga Hannover Land. Es können beide Mannschaften aufsteigen. Die Mannschaft aus der Bezirksliga kann halt nur die Klasse halten. Das ist vielleicht ein psychologischer Vorteil, aber Spiele gehen bei 0 los und wir schauen mal. Die 1:2-Pleite gegen Intercomata Nienburg und der verpasste Direktaufstieg muss der Trainer aus den Köpfen seiner Spieler kriegen. Anstoß ist heute um 19 Uhr in Eistrup. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.